gebeten habe. Genau. Vielen Dank, dass Sie mit uns über die Probleme der Refugee und ihre Proteste sprechen. Ich habe ein paar Fragen an Sie, Herr Becker. Sie haben bereits einen Song, dem ermordet Afrikaner Artimuti Kiwa Givi. Antoni Kiwa, ja. Jetzt treten Geflüchtete in Österreich seit einem Jahr selbst vor ihre Recht ein. Was stehen Sie dazu? Auch in München haben ja die Flüchtlinge, sind in den Hungerstreik gegangen, haben versucht, für ihr Recht einzutreten. Das ist sehr unschön beendet worden. Und was noch viel hässlicher an der ganzen Sache war, wenn man die Stimmen der ganz normalen Bürger außenrum gehört hat, da musste man erschrecken. Weil da hat man das Gefühl gehabt, da ist so viel Rechtsradikalismus wieder im Spiel und so viel Rassismus auch, dass mich das mehr noch erschreckt hat als die Haltung des Staates. Der Staat, das ist klar, der Staat ist neoliberal, der Staat möchte die Reichen schützen und hat Angst davor, dass es irgendwie wirtschaftlich ist. Das ist in allen Staaten so, also das ist einfach das Wesen und wir müssen aufpassen, dass wir in irgendeiner Form diese Demokratie, die wir ja noch haben, lebendig halten können. Aber wie schaffen wir es, dass wir das Verständnis und das Mitgefühl der Menschen gewinnen können? Und was mich so gewundert hat, ist, dass bei bestimmten Themen das Mitgefühl ausgeblendet wird. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum hat man kein Mitgefühl mehr, wenn es jetzt um, ja, wenn es um Geld geht? Weil wir in einer Gesellschaft leben, die voll und ganz durchökonomisiert ist und wo das Mitgefühl sowieso ausgeblendet wird, wenn es um geschäftliche Dinge geht. Solange man es sich leisten kann, hat man Mitgefühl. Wenn man das Gefühl hat, man hat, kann es sich nicht mehr leisten, dann ist plötzlich jedes Mitgefühl weg. Von meinem Ansatzpunkt her, auch als Künstler, möchte ich in erster Linie dafür plädieren, und ich habe auch schon einiges geschrieben darüber, ich habe auf Facebook geschrieben, ich habe auf meiner Website geschrieben, möchte ich in erster Linie dafür plädieren, dass wir wieder zu einem Mitgefühl kommen. Denn jetzt gar nicht so wichtig, geht es um Flüchtlinge, geht es um andere arme Menschen. Auch wir haben im Land selbst arme Menschen, die ausgeblendet werden. Sehr arme, die auf der Straße schlafen müssen, im reichen Deutschland. Ja. Wie können wir erreichen, wie können wir die Menschen sensibilisieren, dass sie ein Gefühl für die Ärmsten der Gesellschaft haben, ohne gleich zu sagen, sind ja selber schuld, Hauptsache mir geht's gut. Ja. Das ist die psychische, psychologische Problemlage, in der wir uns im Moment befinden. Und das fördert wiederum den Rassismus. Mhm. Ja, ich glaube, der Rassismus wird in erster Linie natürlich auch wieder angefeuert durch diese neoliberale Situation, dass wir eigentlich, dass wir verängstigt werden, dass wir Angst bekommen, dass andere uns was wegnehmen könnten, anstatt zu sagen, wir haben eigentlich so viel, dass wir anderen auch was geben können. Haben Sie von der Abschiebung von 8 Pakistanischen aus dem Refugee-Protest Wiener gehört? Nein, nicht konkret. Das weiß, also da weiß ich nichts konkret darüber. Also das war vor 7 Monaten. Mhm. 8 Leute von uns wurden abgeschoben. Wurden abgeschoben, ja. Ja. Wobei ich ja denke, dass Abschieben ist ja je nach Gesetzeslage ja auch sogar noch legitim. Oder wie sieht die Gesetzeslage aus? Das Problem ist, sie wurden abgeschoben, weil sie schon 2 Negative hatten. Nur die wurden in ein Kriegsgebiet im Norden von Pakistan abgeschoben, wo es wirklich dauernd immer wieder Selbstmord-Sprengstoff-Attentate gibt. Und das ist dort, kann man niemand abschieben. Und unser Außenministerium hat knapp davor eine Reisewarnung gegeben, dass man dort nicht hinfahren kann. Und dann wird man aber dort abgeschoben. Leicht dahin abgeschoben werden. Das ist das Problem. Und die Frau Innenminister wollte damit ihre Wahlen gewinnen im September. Das war unser Problem. Ja. Ja. Und in Deutschland erhalten 25-30% der pakistanischen Flüchtlinge Asyl. In Österreich nur rund 1%. Können Sie sich erklären, warum? Das weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich in Deutschland mehr Asyl bekommen aus einem, ich weiß nicht, ob es so stimmt, aber einfach aus dem Grund, weil deutsche Soldaten in Afghanistan involviert sind. Und österreichische Soldaten sind ja nicht unterwegs und sind nicht in Kriege involviert. Und deswegen hat man vielleicht das Gefühl, dass man deswegen mehr Asyl gewähren muss. Das könnte ich mir vorstellen, ja, dass es so ist. Aber ich kann dir den politischen Grund, warum es in Österreich so viel weniger ist, den kann ich dir nicht sagen. Den müsst ihr mir sagen. Ja. Finden Sie es in Ordnung, dass jemand in Europa als illegal gilt, weil er als Flüchtling über die Grenze gekommen ist? Ich gehöre zu den Menschen, die sagen, dass kein Mensch illegal ist. Es gibt keinen illegalen Menschen auf dieser Welt. Man kann sich durch Taten in eine Illegalität begeben, das ist gar keine Frage. Wenn ich jetzt 5 Leute umbringe, dann begebe ich mich in eine Illegalität. Aber zuerst mal aufgrund seiner Geburt, aufgrund seiner Rasse, aufgrund seiner Hautfarbe, darf keiner illegal sein. Das Schreckliche ist an der heutigen Zeit, man ist ja auch schon allein deswegen illegal, weil man arm ist. Ja? Es genügt also Armut. Und da müssen wir versuchen, dran zu arbeiten, radikal. Ich habe einen Aufruf zur Revolte geschrieben, zusammen mit einem jungen Kollegen. Ich bin der Meinung, wir brauchen eine Revolution. Die Revolution muss wahrscheinlich anders aussehen als die französische damals, obwohl die uns einiges vorgegeben hat. Es muss alles anders passieren, aber eine Revolution ist notwendig. Und dazu gehört, kein Mensch ist illegal. Bei mir geht es noch einen Schritt weiter. Ich kann von Geburt an, ich weiß nicht, wahrscheinlich durch mein Elternhaus, mit Nationen und Vaterländern nicht viel anfangen. Das ist nicht meine Welt. Ich kann mit Heimat was anfangen, klar. Da sind wir geboren, groß geworden, das gibt es, die Heimat. Aber mit Nationen, warum? Nationen verschieben sich alle 10, 20 Jahre. Bei euch in Afghanistan oder in Pakistan pausenlos verschieben sich Grenzen. Ja? Und was ist dann die Nation? Eine Grenze, die festgelegt wurde durch einen Krieg, wartend auf den nächsten Krieg, gibt es eine neue Grenze? Es gibt ein Lied von mir, das heißt, habe ich vor 10 Jahren geschrieben, was ist das nur, ein Vaterland? Und ich habe am Ende geschrieben, mir reicht mein Vater zur Genüge, ein ganzes Land als Vater war schon immer eine Lüge. Ja. Ja, in Österreich werden laufend Abschiebungen durchgeführt, obwohl sie die Proteste dagegen häufen. Wie stehen Sie zum Problem der Deportation? Ich bin gegen jede Abschiebung zuerst mal und ich bin für die Proteste. Ja. Auf der anderen Seite leben wir in einer Zeit, wo sich die Staaten immer mehr nach innen aufrüsten und wo es uns immer schwerer fällt, unsere Proteste durchzusetzen. Andererseits erleben wir, was in Istanbul passiert, was in Brasilien passiert. Das ist nicht alles jetzt vollendet, um Gottes Willen, nein, aber es sind Anfänge. Es ist nicht so, dass wir keine Chance hätten. Wir haben weltweit eine Chance von Menschen, die sich auch jenseits von ideologischen Grenzen zusammentun, weil sie sich sagen, so geht es nicht mehr. Es gibt dieses wundervolle Beispiel in Portugal, nein, in Spanien ist es, wo sich Menschen geweigert haben, Leute zwangs zu enteignen. Und zwar diejenigen, die sie zwangs enteignen sollten. In Deutschland werden pausenlos Menschen zwangs enteignet, ja. Kein Mensch weigert sich. Also es gäbe so viele Möglichkeiten und was bleibt mir übrig? Ich bin 66 Jahre, ich bin Künstler, ich versuche aufzurufen, ich werde meine Utopie nicht mehr erleben. Vielleicht wirst du sie erleben. Der Protest der Geflüchteten zieht sich über Grenzen Europa. Haben Sie die Proteste in Deutschland verfolgt und finden Sie sich legitim? Ich habe das verfolgt, vor allem habe ich das, wie ich schon vorhin sagte, in München verfolgt, den Hungerstreik in München. Und ich habe auch verfolgt, wie der Staat dagegen vorgegangen ist. Ich habe das natürlich verfolgt und ich werde ja auch immer angesprochen von Pro-Asyl-Leuten zum Beispiel. Und es gibt ja auch eine starke Bewegung. Neulich auf einer Demonstration wollte selbst die Gewerkschaft, die Asylanten nicht sprechen lassen. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, dann stelle ich halt, ich sollte singen, habe ich gesagt, ich stelle halt dann meinen Platz und den eines Kollegen zur Verfügung, damit ein Asylant sprechen kann, weil ich nicht einsehen kann, warum die nicht sprechen sollten. Die hatten vorher interne Auseinandersetzungen, das ist mir aber egal. Warum kann, wenn es schon um das Thema geht, dann sollte derjenige, also in dem Fall, wenn es um dich geht, darfst du nicht reden. Das geht ja nun wirklich nicht, oder? Ja. Ja, zum Beispiel, ich komme aus Pakistan und ich bin vor über 2 Jahren nach Österreich gekommen und ich habe einiges Deutsch gelernt, und ich möchte noch viel lernen weiter. Und bis jetzt habe ich kein Bescheid. Und ich bin verwirrt, was soll ich machen? Ja, ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ich meine, ich weiß es nicht, ob es bei euch, gibt es auch bei euch diese Gebietsregelung, ja, dass man bestimmtes Gebiet nicht überschreiten darf? Ja, und die meisten sind hier jetzt auf das Gebiet Wien beschränkt, mhm, weil unser Refugee Camp da in Wien ist. Mhm. Die dürften eigentlich gar nicht nach Niederösterreich fahren, höchstens besuchsweise. Ja, ja, ja. Aber das ist alles sehr... Das ist auch alles so unverständlich. Ich meine, diese Gebietsregelungen sind eine... Das ist ja irgendwo... Das ist ja fast wie Knast eigentlich, also im Endeffekt. Und es gibt ja eigentlich keinen Grund, jemanden, dem man ein Asyl gewährt, auf der anderen Seite so zu behandeln, als ob er ein Verbrecher sei. Und das ist genau dieser Widerspruch, dieser unglaubliche. Oft müssen die Leute bis zu 10 Jahre warten auf den Bescheid. In der Zeit dürfen sie offiziell nicht arbeiten, nicht studieren. Wir schauen jetzt, dass wir die Leute an die Uni bringen, dass sie wenigstens eine gute Ausbildung haben. Das wäre toll, ja. Das ist eine tolle Idee. Das ist natürlich super. Weil dann ist eine Chance gegeben. Und vielleicht gäbe es auch ja eine Möglichkeit, dass man in den Asylantenheimen Freiwillige hinschickt zum Unterricht. Das macht. Ja? Das wird schon. Das fände ich eine sehr gute Idee, dass man sagt, da kann man ganz intern was an Bildung erreichen, weil es ist klar, je ungebildeter sie uns halten, in dem Fall euch oder überhaupt das ganze Land, desto mehr Möglichkeiten haben sie uns zu unterdrücken. Sie sind wie wir, doch sind sie es nicht gerne. Sie machen sich nicht gern mit uns gemein.